Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Stressminimierungs- und Freiheitspodcasts. Mein Name ist Björn Uhrig und in meinem Podcast zeige ich dir Wege auf, wie du Stress abbauen, Verspannungen lösen und so wieder mehr Zeit und Freiheit für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben zur Verfügung hast. Los geht's mit unserem heutigen Thema. Hallo, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Zu dem Top-Tipp Nummer 4, der 5 Top-Tipps von mir für dich, wie du stressfrei erlebst. Letzte Woche ging es um die handyfreie Zeit für 30 Minuten am Tag. Heute widmen wir uns dem Punkt ausführlich. Halte auch einmal regelmäßig die Luft an. Du kennst vielleicht sogar noch den Ausspruch, jetzt halte aber mal die Luft an. Er ist mittlerweile bei uns in Vergessenheit geraten, aber ältere Leute haben immer noch diesen Ausspruch parat. Und wie es mit den meisten der Sprichwörter ist, dahinter steckt etwas sehr Weises, das wir leider heutzutage oft vergessen haben. Warum solltest du versuchen, einmal die Luft anzuhalten? Und was hast du davon? Mach einmal den folgenden Versuch. Jetzt im entspannten, ausgeruhten Modus hältst du einmal die Luft an. Im ersten Schritt, bitte beobachte einmal im ersten Schritt, was passiert, was mit deinen Gedanken passiert, worin geht deine Aufmerksamkeit, womit beschäftigst du dich, wohin verschiebt sich dein Fokus. Ich warte. So, was hast du erfahren, was hast du erlebt? Höchstwahrscheinlich konntest du feststellen, dass der Fokus sofort nach innen gelenkt wird. Die Gedanken werden ruhiger und vor allen Dingen die Gedanken sind langsamer zu spüren und der Fokus geht vom Externen weg. Du hast nicht geatmet und Atmen ist etwas sehr Wichtiges. Das heißt, die Sache, dass du mir jetzt zuhörst oder wo du dich gerade befindest, ist zweitrangig. Für den Körper ist die erste Prämisse, ich atme nicht, voller Fokus zurück auf dem, was jetzt am wichtigsten ist. Und das ist A, die Atmung selbst und B, wozu ich dich eingeladen habe, achte gleichzeitig noch einmal auf deine Gedanken. Die werden im ersten Moment ein Stückchen langsamer werden, ein Stückchen klarer. Die Welt bleibt sozusagen einmal stehen. Danach werden die Gedanken allerdings wieder schneller, da der Kopf Signale aussendet, er braucht unbedingt möglichst schnell wieder Sauerstoff. Wenn du diesen Sauerstoff deinem Kopf nicht gewährst, deinem Körper, dann werden die Signale immer schneller und die Gedanken nehmen immer wieder zu. Die Geschwindigkeit der Gedanken nimmt zu. Mir ging es jetzt darum, im ersten Schluss einmal zu erkennen, dass in dem Moment, wo du die Luft anhältst, die Zeit für eine kurze Zeit stillzustehen scheint. Wie kannst du dir das zunutze machen? Ganz einfach. Und zwar geht es darum, wenn du gestresst bist, dein Puls geht nach oben, die Atmung wird schneller. In dem Moment, wo du dich auch über irgendwas aufregst und dadurch wird der Stress noch höher, in dem Moment, wo du die Luft anhältst, geht deine Aufmerksamkeit sofort zurück zu deinem Körper. Das heißt, der Fokus verschiebt sich total, denn in dem Moment der Aufregung und in dem Moment der Angespanntheit und der Gestresstheit war das Wichtigste dein Stresslevel, dass du dich über was ärgern konntest, dass du das herauslassen konntest und dass du dich voll darauf konzentrieren konntest. Doch der schnellste und sicherste Weg, dass du den Fokus verschiebst, ist, dass du die Luft anhältst. Denn der Körper setzt hervorragende Prioritäten. Davor war Priorität Nummer 1, voll in den Stress, voll in den Ärger reinzugehen, voll das auszuleben, sich darauf zu konzentrieren. Aber in dem Moment, wo du die Luft anhältst, switcht er sofort zu der Atmung zurück. Denn er erkennt sofort und auf jeden Fall, die Atmung ist wesentlich wichtiger, wie mich über mich irgendwas ärgern, aufzuregen, zu erklären, jemanden zu beschimpfen. Denn dann guckt er, was ist kurzfristig für mich wichtiger. Und die Atmung ist wesentlich wichtiger wie die andere Geschichte, wie das Aufregen, wie den Stressfaktor nach oben zu machen. Aus diesem Grund kannst du so ganz schnell deinen Fokus zurückverschieben und der Körper mit dem Anhalten der Luft, der Körper verschiebt den Fokus sofort auf die Atmung hin. Das ist nun das Wichtigste. Und das andere, das den Stresslevel gebildet hat und das dich geärgert hat, geht von einer auf der anderen Sekunde sofort in den Hintergrund. Wenn du einmal beobachtest, nach 2, 3, 4 Sekunden Luft anhalten, kommt dir teilweise das, über das, was du dich geärgert hast oder weswegen du dich gestresst hast, sogar richtig lächerlich vor, weil es im Vergleich zu dem, das Problem, das der Körper momentan hat, dass er keinen Sauerstoff mehr kommt, absolut zweitrangig ist, ob ich mich über irgendjemanden ärgere. Denn wenn ich nicht genug Luft bekomme, wenn ich ohnmächtig werde, dann ist das überhaupt kein Problem, dann, dass ich ein Problem mit jemand anders hatte. Wenn du nun beginnst, das umzusetzen, empfehle ich dir, nicht mit einer Extremsituation zu starten. Das heißt, wenn sozusagen dein Puls schon auf 180 ist und du total im Stress bist und total im Hamsterrad gefangen, dann hast du ein Problem. Du denkst in der Regel nicht daran, dass du jetzt die Luft anhalten willst, weil dein Stressfaktor ist schon so hoch, dass du nicht mehr klar denken kannst. Und du brauchst einen klaren Gedanken, um eine ganz bewusste Entscheidung zu treffen, nämlich die Luft anzuhalten. Wenn du übst und wenn du reinkommst in die Situation, versuche es erstmal in einer entspannten Situation. Danach, wenn du ein bisschen angespannt bist, und Stück für Stück kannst du das auch immer ausführen, wenn dein Stresslevel höher ist und wenn du noch mehr angespannt bist. Wenn du eine gewisse Übung da drin hast, wird es dir auch gelingen, im absoluten Stress, im absoluten angespannten Status, dich daran zu erinnern und dann zu sagen, stopp, Luft anhalten, zurückkommen. Zu Beginn ist es jedoch wichtig, dass du Stück für Stück aufbaust und langsam anfängst, dass du einfach gewährleistest, dass du nicht gleich von dieser Stress schon fast in diese Panikzone reinkommst, wo du nur noch wie ein Hamster im Hamsterrad läufst und wo du dich einfach nicht mehr daran erinnern kannst und keine bewusste Entscheidung mehr treffen kannst, dass du jetzt einfach die Luft anhältst. Wenn du nicht mehr atmest, wenn du den Atem stoppst, wenn du die Luft einmal anhältst, achte bitte darauf, dass das nicht zu lang ist, dass du nicht zu lange die Luft anhältst. Wie ich schon am Anfang kurz angesprochen habe, geht es nicht darum, möglichst lange die Luft anzuhalten. Denn spätestens nach 10, 20, bei manchen auch erst nach 30 Sekunden, bildet sich wieder ein Stressfaktor für den Kopf, weil der Kopf signalisiert, dass ich jetzt sofort wieder atmen muss, dass ich Sauerstoff zu mir brauche. Aber wenn du hingehst und 5 oder 10 Sekunden zu Beginn die Luft anhältst, hast du vom Kopf, bekommst du noch nicht dieses Stresssignal, aber du hast den Vorteil, dass der Kopf den Fokus schon auf die Atmung geschoben hat und alles andere, was dich bisher gestresst hat, was dich abgelenkt hat, absolut in den Hintergrund rückt. Diese Technik ist so kraftvoll, dass du merken wirst, wenn du sie einige Male angewandt hast, dass auch nachdem du die Luft angehalten hast, dein Kopf sofort ruhiger wird und nicht nur der Kopf ruhiger, sondern dass sich deine ganzen Muskeln auch ein Stückchen locker lassen und praktisch die Entspannung im Kopf, die andere Fokussierung, folgt die Entspannung im Körper, deine Muskeln werden locker. Guck mal, ob du aktiv dann einmal die Schulter nach unten fallen lassen kannst und finde dann nach ein paar Sekunden wieder zur Atmung zurück und atme ruhig und gleichmäßig ein und aus. Du wirst auch sehen, dass nach diesem kurzen Luftanhalten deine Atmung danach wesentlich ruhiger und wesentlich gleichmäßiger ist. Wenn die Atmung in eine Schnappatmung geht oder eine hektische Atmung, dann ist das der Beleg dafür, dass du zu lange die Luft angehalten hast. Deshalb versuch, dass du die Luft anhältst, der Kopf wird ruhig und wenn du an dem richtigen Punkt bist, wirst du ruhiger und gleichmäßiger atmen als zuvor. Denn eine Sache darfst du auch nie vergessen, in dem Moment, wo du in diesem Stress vorher drin warst, wird auch deine Atmung schneller. Uns ist das oft nicht bewusst, sondern wir spüren nur den Kopf im Stress, wir spüren nur den Kopf, wir können nicht mehr klar denken, aber gleichzeitig ist deine Atmung auch schneller geworden und du atmest auch nicht mehr in den Bauch ein und aus, was die entspannende Atmung ist, sondern du atmest in den Brustkorb ein und aus, was die Stressatmung ist. Versuche das einmal aus. Wie gesagt, ein altes Sprichwort sagt, jetzt halt aber mal die Luft an. Und dieses halt aber mal die Luft an wurde immer dann gesagt, wenn Leute zu viel gesprochen haben, sich in einer Art Rage geredet, vielleicht dann auch Sachen gesagt haben, die sie eigentlich nicht sagen wollten, oder sie waren kurz davor, Sachen zu reden, die sie vielleicht später bereut hätten. Und dort wurde immer gesagt, halt einmal die Luft an. Und diese alte Technik funktioniert heute immer noch wunderbar, wenn du die ganzen Sachen genau beobachtest, die dahinter sich verbergen. Wie zur Wiederholung, die Atmung wird ruhiger und der Fokus wird anders. Aus diesem neuen Blickwinkel versuche diese Übung ab und zu anzuwenden und du wirst sehen, dass es eine super Notfallübung ist, wenn du gerade mal etwas mehr in Rage kommst, etwas mehr in Stress und so mit dieser Übung wieder sehr schnell und einfach runterkommen kannst. Das war's für heute. Das war der Top-Tipp Nummer 4 von der Reihe 5 Top-Tipps für dich von mir zu einem stressfreien Leben. In der nächsten Folge, nächste Woche, werden wir uns dem Thema wenden, einem sehr spannenden Thema. Lehne dich an einen Baum ein oder, wie mein Yoga-Lehrer damals schon sagte in Indien, hug a tree, wenn du nicht mehr weiter weißt. Wir sehen uns. Bis bald. Dein Stressminimierer. Björn Uhrig. Ich hoffe, dass du für dich etwas mitnehmen konntest. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann bewerte diesen Podcast positiv. Denn je mehr gute Bewertungen, desto mehr Hörer und desto größer ist die Chance auf ein stressfreies Leben und auf mehr Freiheit für uns alle. Einen schönen Tag wünsche ich dir und bis bald, Björn Uhrig.